Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Ist ja eigentlich schon eine Binsenweisheit. Man guckt in den Himmel, ja, voller Ehrfurcht sieht man da also die Sterne und wenn man Glück hat, sieht man ja ab und zu auch mal so verwaschene Flecken wie Andromeda, also unsere Nachbargalaxie. Hier auf der Nordhalbkugel haben wir ja nur die eine. Wenn Sie auf der anderen Seite der Erde sind, dann im Süden, dann sehen Sie schon mal die Magellanschen Wolken. Also man vergeht ja vor Ehrfurcht vor diesem scheinbar so ewigen Universum. Aber ist ja eine Binsenweisheit, wie gesagt, dass im Grunde genommen, dabei habe ich es noch gar nicht gesagt, dass im Grunde genommen die Dinge da oben natürlich auch nicht ewig sind, sondern dass sie sich A, entwickelt haben, sich hinein entwickeln werden und auch momentan gerade dabei sind, vom Sein zum Werden zu werden und dass also sich ständig etwas tut. Nur dieses Tun im All, ich will jetzt nicht in die Philosophie abrutschen an der Stelle, dieses Tun im All hat einen Grund. Und dieser Grund hat damit zu tun, dass etwas nicht im Gleichgewicht ist. Gleichgewichtsprozesse sind die Prozesse, die eigentlich immer gleich bleiben. Deswegen ist es das Gleichgewicht. Das heißt, da tut sich nichts mehr. De facto aber ist es so, dass überhaupt etwas in diesem Universum passiert, hat immer etwas damit zu tun, dass Dinge unterschiedlich sind, dass Prozesse ablaufen, die versuchen, Unterschiede auszugleichen. Also in gewisser Weise ist die Entstehung des Universums sowas wie, ja, wie so ein Verwitterungsprozess. Frage ist natürlich nur von was. Ja, was verwittert da eigentlich, das wissen wir nicht. Also was hinter dem Ganzen steckt, was eigentlich den Anfang ausgemacht hat, das wissen wir nicht. Aber wir können als Astrophysiker Innenarchitektur betreiben. Wir können uns angucken, was sich im Kosmos abspielt. Und eine der wichtigsten Bausteine im Universum sind die Galaxien. Die Frage heute ist, sind Galaxien stabil? Also, sind Galaxien Gleichgewichtssituationen oder passiert da noch mehr? Werden die sich irgendwo hin entwickeln, sodass sie vielleicht eines Tages komplett verschwunden sind? Und wenn das so ist, was bestimmt die Stabilität oder die Instabilität von Galaxien? Schauen wir uns mal eine schöne, ordentliche, große Spiralgalaxie an. M51, so heißt die. Das ist ein etwas unprosaischer Name, aber Sie sehen die Spiralarme, Sie sehen in diesen hellen Spiralarmen diese dunklen Staubstreifen drin und vor allen Dingen aber diese roten Flecken, das sind Gebiete, in denen Sterne entstehen. M51 hat, wie Sie sehen können, einen kleinen Begleiter und wenn man das mal im Computer simuliert, eine solche Galaxie, dann sieht es so aus, wenn dieser kleine Begleiter, diese helle Wolke am Rand, dass die also praktisch um M51 herumkreist und wie so ein großer Rührlöffel diese Galaxie immer wieder stört. Alle Erscheinungen, die Sie auf dem Bild sehen, sind Erscheinungen, die mit der Instabilität zu tun haben, die einem System obliegt, das vor allen Dingen unter dem Einfluss der Schwerkraft sein Dasein fristet. Eine Galaxie ist ja zunächst einmal nur eigentlich ein kollabiertes Gebilde. Aha, ja doch, denn der Anfang von allem, als das Universum noch sehr jung war, der Anfang von allem war ja eine im Wesentlichen gleichmäßige Strahlungsmateriesuppe. Das heißt, wir haben es mit etwas zu tun, wo Strahlung und Materie fast im Gleichgewicht waren. Die Strahlung hat zunächst mal verhindert, dass die Materie geklumpt ist. Das Universum war zu heiß. Dann wurde das Universum immer kälter und die Strahlung konnte von der Materie entkoppeln. Es kam dazu, dass baryonische Materie sich also in solchen Schwerkrafttrögen zum Galaxien bildete. Aus diesen Galaxien sind die Dinge geworden, diese Urgalaxien sind praktisch der Vorläufer gewesen von den Galaxien, die wir heute sehen können. Was sehen wir? Wir sehen ja keine gleichmäßigen Scheiben, keine gleichmäßigen Gasscheiben, sondern offenbar Scheiben, in denen etwas passiert ist. Was da passiert, hängt nun maßgeblich davon ab, wie die Gravitation auf der einen Seite mit ihrer Gegenwehr, nämlich dem Druck, zusammengespielt hat. So können wir eine lokale Instabilitätsbedingung formulieren in einer galaktischen Scheibe. Galaktische Scheiben sind rotierende Scheiben, wo die Geschwindigkeit der Einzelteilchen relativ gering ist. Das sind Scheibengalaxien. Demgegenüber haben wir die elliptischen Galaxien, die drehen sich kaum, aber die Geschwindigkeiten der einzelnen Teilchen der elliptischen Galaxien sind sehr hoch. Kommen wir zu den galaktischen Scheiben. Galaktische Scheiben sind axialsymmetrische Gebilde. Das heißt, die sind zunächst einmal ohne jede Art von Struktur reine Scheibengebilde, deren Dicke gegeben ist durch die Temperatur, die die Scheibe hat, die das Gas in der Scheibe hat. Und auf der anderen Seite haben wir differenzielle Rotation. Das heißt, innen drin ist die Geschwindigkeit der Rotation anders als außen. Ja? Ist das klar? Das ist wichtig. Wir können also jetzt untersuchen, wo in der Scheibe die lokale Instabilitätsbedingung für einen Kollaps erfüllt ist. Kollaps heißt also, dass das Gas unter seinem eigenen Gewicht zusammenfällt. Das bedeutet mit anderen Worten, wenn die Scheibe zu heiß wäre, also zu viel Bewegungsenergie, wenn die Scheibe zu dick wäre, mit anderen Worten, ja, hohe Temperatur, hoher Druck, hohe Scheibendicke, dann ist die Scheibe nicht instabil. Dann kann sie lokal nicht klumpen. Galaxien sind nicht stabil, weil die Gravitation, sobald auch nur ein bisschen Energie aus dem System herausgeführt ist, nämlich durch was verliert Gas seine Energie? Durch Strahlung, logisch, klar. Also das Gas strahlt, dadurch wird die Temperatur geringer und jede galaktische Scheibe wird irgendwann instabil werden, weil der Druck zu gering wird, um der lokalen Gravitation überhaupt noch Paroli bieten zu können. So, und dann haben wir schon mal die Bedingungen dafür, dass wir lokale, axialsymmetrische Instabilitäten in der Scheibe haben. Jetzt machen wir es weiter. Jetzt haben wir eine differenziell rotierende Scheibe, ja, die nicht wie so ein starrer Körper rotiert, sondern die unterschiedliche Rotationsgeschwindigkeiten besitzt. So, dass die Gebiete in einer Scheibe sich gegeneinander reiben. Das wird uns nachher noch interessieren, wenn es um die Stabilität geht von Galaxien, die zum Beispiel miteinander wechselwirken, so wie bei M51, dieser kleine Vertreter, um die große herumgegangen ist. So, und jetzt kommt's. Die Rotation stabilisiert natürlich, ja? Durch die Kräfte, die auftauchen, durch die Rotation, durch die differenzielle Rotation, kriegen wir jetzt zusätzlich zu unseren Klumpen noch die Bildung von großen Spiralarmen. Und die Spiralarme selber sind nichts anderes als Wellen. Und in den Wellen ist die Gasdichte höher. In den Wellen wird deswegen die Bedingung für die axialsymmetrische Instabilität schneller erfüllt. Und was sehen wir? Wir sehen die Klumpen in den Spiralarmen. Genauso, wie man es beobachtet. Das heißt, wir haben ein Verständnis dafür, warum in den Spiralarmen die Sterne entstehen. Weil dort nämlich die Bedingungen für die lokalen Instabilitäten am ehesten erfüllt werden. Ich sag's nochmal, Galaxien sind nicht stabil. Auf keinen Fall. Ja? Galaxien sind Drehimpulstransportmaschinen. Vor allen Dingen Spiralgalaxien. Der Drehimpuls muss raus und mit dem Verlust des Drehimpulses, zum Beispiel dadurch, dass die Klumpen miteinander wechselwirken, dass zum Beispiel die Spiralarme etwas tun, wird Drehimpuls des Materials nach außen transportiert und die Galaxie kann langsam schrumpfen. Was dabei passiert, bei diesen Wechselwirkungen, ist jetzt nun Folgendes. Stellen Sie sich mal vor einem Hintergrund von Sternen, ja, bewegt sich eine andere Masse. Jetzt sagen wir, diese Masse, die sich bewegt, ist größer als der Hintergrund, der da ist. Was passiert jetzt eigentlich, wenn wir eine rein gravitative Wechselwirkung haben? Stellen Sie sich also vor, diese Masse, diese schwere Masse läuft vor diesem Hintergrund mit geringerer Dichte und geringerer Masse rum. Was passiert? Was macht Gravitation? Gravitation macht nur eines, es zieht an. Das heißt, die sich bewegende Masse zieht den Hintergrund zu sich. Währenddessen bewegt sie sich aber ständig vorwärts. Das heißt, der Massenhintergrund fängt an, sich auf diese sich bewegende Masse hinzuzubewegen. Und was macht diese Masse, die da hinten jetzt hängt, während die andere sich ja noch bewegt? Na, die hängt natürlich, zieht an dieser sich bewegenden Masse und bremst sie dadurch ab. Diesen Prozess, dass Massen sich, ohne dass sie direkt miteinander zusammenstoßen, gegenseitig abbremsen, nennt man dynamische Reibung. Das ist ein Instabilitätsprozess natürlich, denn wenn Massen so konzentriert werden, dann wird natürlich die Schwerkraft immer stärker und stärker. Und dieser Prozess zusammen mit der Gezeitenwechselwirkung, wenn also Massen, sagen wir mal, auf sehr großem Abstand miteinander wechselwirken, Erde, Mond, die kennen die Gezeiten, Ebbe- und Flutgeschichte, das gilt ja auch für Galaxien, weil es einfach Massen sind, die miteinander wechselwirken, das sind Quellen für Instabilitäten. Also, machen wir nochmal. Ich weiß, es ist nicht einfach, es muss aber mal erzählt werden, weil ich bin so oft jetzt gefragt worden, wie kommen eigentlich diese Strukturen zustande, das wollen wir jetzt mal klären. Eine differenziell rotierende Scheibe einer Scheibengalaxie wird lokal instabil, weil ihr Druck nicht groß genug ist, um der lokalen Schwerkraft Paroli zu bieten. Es bilden sich Klumpen aus. Alright. Diese Klumpen bewegen sich relativ zueinander und führen aber dazu, dass die Massenverteilung sich ebenfalls verändert, weil die Gravitation nichts anderes macht als Anziehung. Das gibt eben nicht eine Antigravitation. Beim Elektromagnetismus hat man es leicht. Da hat man die positive Ladung, die negative Ladung, die können sich abschirmen. Bei der Gravitation gibt es das nicht. Es gibt nichts, was Massen abschirmen kann. Ja? Also das heißt, wenn Massen sich relativ zueinander bewegen, dann verändert sich automatisch auch die globale Massenverteilung. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Wir haben also eine lokale Instabilität, wir haben eine globale Instabilität, wir haben diese Detailprozesse wie dynamische Reibung und Gezeitenkraft. Und jetzt kommt das Nächste. Galaxien können sich also gegenseitig außerordentlich intensiv beeinflussen, Kraft ihrer Masse. Nur ist das nicht die Masse der leuchtenden Materie, die wir da sehen. Sondern es kommt noch dazu, dass das Ganze sich ja in den Gebieten sehr starker, sehr schwerer, dunkler Materie abspielt. Was bedeutet, wir können aus den Bewegungen der leuchtenden Materie und den Instabilitäten der leuchtenden Materie etwas darüber lernen, wie die dunkle Materie erstens räumlich ausgedehnt ist, ja, und zweitens, wie viel Masse überhaupt davon da sein muss. Denn natürlich ist es so, dass es einen Riesenunterschied macht, ob die leuchtende Materie sozusagen nur mit sich selbst wechselwirkt, also nur dieser Anteil dabei ist, oder ob das Ganze vor einem Hintergrund von dunkler Materie passiert. Das passiert vor allen Dingen, es wird vor allen Dingen dann wichtig, wenn Galaxien in großer Menge miteinander wechselwirken. Zum Beispiel Galaxienhaufen. Da sieht man, dass wenn zwei Spiralgalaxien aneinander vorbeiziehen, sie a. sich gegenseitig Gas herausziehen, durch welchen Prozess? Gezeitenreibung, das ist eine Instabilität. Man zieht, das Gas wird herausgezogen, weil es Unterschiede in den Gravitationspotenzialen gibt. Das ist das eine. Das andere ist, dass zum Beispiel in Galaxienhaufen kleine Galaxien, Zwerggalaxien und so weiter, in die großen Galaxien hereinfallen. Und die fallen nicht durch, sondern die werden durch die dynamische Reibung abgebremst. Die bleiben dann in den Galaxien hängen. Ja? Die großen elliptischen Galaxien, die in den Zentren von Galaxienhaufen stecken, ja? Die sind das Resultat einer solchen massiven dynamischen Reibung, einem Instabilitätsprozess. Ja? Wie es so schön genannt wird, gewalttätige Entspannung sozusagen. Ja? Denn es sausen auf einmal unglaubliche Mengen von Gas und Sternen in einen Gravitationstopf rein, ja? Bremsen sich gegenseitig ab und halten sich dadurch gegenseitig die Waage. Denn jetzt kommt's. Irgendwann passiert natürlich in einem solchen System, in dem ja nur Sterne, sagen wir mal, sind jetzt nur noch Sterne da. Das habe ich vergessen. Ja, ja, muss ich mir noch sagen. Also elliptische Galaxien zum Beispiel bestehen im Wesentlichen aus Sternen. Scheibengalaxien sind Gas und Sterne. Aber in Ellipsen zum Beispiel sind nur Sterne. Und was da passiert, ist das, was man auch kennt, wenn man es mit Gasteilchen zu tun hat. Die bewegen sich gegeneinander, nur sie stoßen nicht direkt, sondern durch den Prozess der dynamischen Reibung, bremsen die sich so stark ab, dass sie irgendwann virialisiert sein können. Das heißt, die Geschwindigkeiten, die sie haben, entsprechen einer Bewegungsenergie, die ungefähr gleich der potenziellen Energie ist, also der Energie der Lage, also der Masse, die da ist. Sodass dieses System anfängt, ein Problem zu bekommen, wenn zum Beispiel ein Teilchen verschwindet. Ja? Dann wird nämlich Bewegungsenergie aus dem System rausgenommen. Das muss, um wieder stabiler zu werden, schrumpfen. Kurz und gut. Galaxien sind absolut instabile Gebilde. Es gibt kein Gleichgewicht in einem System, wo die Gravitation als ultimative Kraft sozusagen das alles dominiert. Es kann gar nicht. Aber es gibt Zwischenprozesse, in denen ein Phänomen wie Druck natürlich der Gravitation Paroli bietet. Dieser Druck muss nicht notwendigerweise mit der Temperatur von Gas zusammenhängen, sondern kann auch mit der Geschwindigkeit von Sternen zusammenhängen. Hier ist die Geschwindigkeit von Sternen ein Maß für die dynamische Temperatur einer Galaxie. Ja? Und die dynamische Temperatur entspricht einem dynamischen Druck. Und auf diese Art und Weise sehen wir eben diese wunderbaren Gebilde, die es da oben im Universum, das heißt da oben, wir sind ja mittendrin im Universum, gibt. Galaxien sind also in gewisser Weise außerordentlich lebendige Systeme. Und wie heißt es so schön? Das Leben ist eine statistisch aneinander gut verteilte Aneinanderreihung von Problemen.